Guten Morgen, Dr. Best. Oh, Major Hoffmann, guten Morgen. Oh, so früh hatte ich Sie noch nicht erwartet. Ich mache mir Sorgen um den Commander. Geht es ihm endlich etwas besser? Er hat keinerlei Fortschritte gemacht. Leider. Ach. Na, kommen Sie, wir gehen zu ihm rein. Hallo, Randy, alter Junge. Er reagiert überhaupt nicht, Doktor. Commander Perkins. Ja. Kann man denn nichts tun? Ich meine... Wir haben alles versucht, Major. Ein solcher Fall ist uns noch nicht begegnet. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie den Commander aufgeben? Major, was ist auf dem Vega-Planeten wirklich geschehen? Das habe ich Ihnen doch ausführlich berichtet. Der Commander ist von den Veganern zum Tode verurteilt worden. Man hat ihn in einen Fluss geworfen. Wir konnten ihn retten, aber seitdem... Ja, das ist die Geschichte, die Sie mir erzählt haben. Es muss jedoch noch mehr vorgefallen sein. Bestimmt nicht, Doktor. Überlegen Sie doch einmal ganz genau. Ich habe alles schon 100-mal durchdacht. Sprechen Sie mit ihm. Ja, gern, wenn Sie sich etwas davon versprechen. Randy. Randy, hörst du mich? Gehen Sie hin zu ihm. Nehmen Sie seine Hand. Er hat die Augen offen, aber er sieht mich nicht. Randy, verdammt nochmal, mach doch schon den Mund auf. Du hörst mich doch, Randy, also ziere dich nicht. Nicht so ungeduldig, Major. Verdammte Veganer. Randy und ich hatten uns mit der Dimensionsschleuder dorthin bringen lassen, um Missverständnisse zu bereinigen. Und jetzt? Was kann man denn noch machen, Doktor? Wir werden einen Weg finden. Das klingt aber nicht sehr tröstlich. Sie müssen Geduld haben. Die hab ich ja auch, aber dauert dies alles nicht schon ein wenig zu lange? Sicher dauert die Behandlung schon lange an, aber ich werde die Balkontür öffnen. Ein bisschen frische Luft wird ihm gut tun. So. Moment mal. Was ist denn das für ein Geräusch? Seltsam. Also, das habe ich noch nie gehört. Gehen wir auf den Balkon. Ich muss sehen, was das ist. Das ist ja nicht zu ertragen. Da, sehen Sie. Ein Flugkörper. Ein Raumschiff. So ein Raumschiff habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht, Doktor. Randy! Randy! Sehen Sie doch, Dr. Best! Randy ist aufgestanden! Er kommt zu uns! Commander Perkins! Mensch! Randy! Bist du wieder okay? Tut Ihnen nichts. Was? Haben Sie nicht unter meinem Dach Schutz gesucht? Was ist los? Randy, spinnst du? Ich will euch alles geben, was ich besitze. Okay, Randy. Bitte, Major. Nicht. Willst du die Macht? Was? Du wirst sie nicht bekommen. Nicht, solange wir hier sind. Commander Perkins, wovon sprechen Sie? Sie fordern seinen Tod. Tötet ihn. Randy. Tötet ihn. Kommen Sie zu sich, Commander. Machen Sie auf. Randy. Junge, was soll denn das alles? Tötet ihn. Haben Sie ihn getötet, Commander? Haben Sie es getan? Nein. Seine Gäste kamen heraus und seine Feinde wurden blind. Sie haben ihn also nicht getötet? Ich weiß es nicht. Du bist... Ich weiß es nicht. Machen Sie auf, Commander. Vergessen Sie, was vorgefallen ist. Wo bin ich? Peter, was ist los? Das frage ich dich schon die ganze Zeit. Aber du hast es ja vorgezogen, dich auszuschweigen. Bist du jetzt in Ordnung? Natürlich bin ich das. Wieso sollte ich nicht? Das höre sich einer an. Wie komme ich hierher? Ist dies ein Krankenhaus? Ja, du hattest eine kleine Ruhepause nötig. Moment mal. Ich entsinne mich, dass ich auf dem 8. Vega-Planeten war. Die Veganer haben mich da... Ja, das ist schon ein paar Takte her. Inzwischen sind wir wieder auf der guten alten Erde. Aha. Wie lange ist das her? Ein paar Tage. Wie lange, Peter? Ich will es genau wissen. Nun, Commander, wir wollen uns nicht unnötig aufregen. Legen Sie sich wieder hin und ich werde... Ich will wissen, wie lange es her ist. Sofort! Randy, ich... Das ist ein Befehl! Also gut. Es war vor einem halben Jahr. Was? Ein halbes Jahr? Ja. Sie haben einen Schock erlitten, aus dem Sie sich eben erst gelöst haben, Commander Perkins. Ich habe ein Geräusch gehört. Was war das? Na, vermutlich ein Raumschiff. Es ist dicht am Krankenhaus vorbeigeflogen, verharrte allerdings kurz auf der Stelle und verschwand dann in westlicher Richtung. Und danach sind Sie wach geworden. Du hast ziemlich wirres Zeug geredet. Irgendetwas von Leuten, die jemanden umbringen wollten. Was hast du damit gemeint? Du musst dich irren, Peter. Ich erinnere mich nicht daran. Schon gut, Commander. Wir werden später darüber reden. Das Telefon, entschuldigen Sie mich bitte. Wie fühlst du dich, Randy? Naja, ein bisschen schwach. Kein Wunder, aber das gibt sich bald. Ein bisschen Training und kräftiges Essen. Was war das für ein Raumschiff, Peter? Ich weiß es nicht. Soll das heißen, dass es ein außerirdisches Raumschiff war, ein UFO? Randy, du sollst dich hinlegen, hat der Arzt gesagt. Hör endlich auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Ich habe dich etwas gefragt. Also schön. Ja, es war ein außerirdisches Raumschiff. Und? Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Hm. Bisher. Major Hoffmann? Ja, Doktor? Das Gespräch ist für Sie. Danke. Warte hier, Randy. Ich bin gleich zurück. Wer ist es, Doktor? Ich glaube, man hat Alarm gegeben wegen des UFOs. Major Hoffmann soll ins Hauptquartier kommen. Guten Morgen, Miss Clayton. Guten Morgen, Major. Moment bitte. Hauptquartier Clayton. Major Hoffmann ist da. Ja? Ja, sofort. Der General erwartet Sie, Major. Danke. Ich gehe rein zu ihm. Sir? Setzen Sie sich, Major. Danke. Sie wissen, um was es geht? Allerdings, Sir. Ich habe das Raumschiff gesehen. Ich war bei Commander Perkins im Krankenhaus. Wie geht es ihm? Er scheint den Schock überwunden zu haben. Gut. Wir können einen Mann wie ihn gebrauchen. Gerade jetzt. Wie ist es möglich, dass dieses UFO ungehindert in unseren Luftraum eindringen konnte? Wir sind dabei, das zu klären. Vorläufig sieht es so aus, als könne sich dieses Raumschiff unserem Radar ganz nach Belieben entziehen. Ich habe draußen auf der Karte gesehen, dass die Raumflotte die Erde abschirmt. Ja. Wir werden die Fremden nicht so ohne weiteres entwischen lassen. Sie wollen es auf einen Kampf ankommen lassen? So weit sind wir noch lange nicht. Ein Kampf muss auf alle Fälle vermieden werden, Sir. Darüber haben Sie nichts zu befinden, Major. Entschuldigen Sie, selbstverständlich nicht, Sir. Wir müssen wissen, was Sie hier suchen. Sehen Sie sich diese Karte an. Ja. Hier haben wir nach den vorliegenden Ergebnissen der Satellitenbeobachtung und nach der Radarerfassung abgesteckt, wo das UFO gewesen ist. Ja. Ja, ich sehe. Das Raumschiff hat sich also vornehmlich über Ägypten, dem Irak und dem Industal aufgehalten. Mhm. Vorher allerdings landete es noch in der Gegend von Lovelock. Seltsam. Sie werden dorthin fliegen und sich in die Untersuchungen einschalten. Es eilt, Major. Ich werde sofort starten, Sir. Hubschrauber und Pilot stehen im Schuppen 28 bereit. Und noch etwas. Ja? Haben Sie einen Flugkörper wie diesen oder einen ähnlichen schon einmal gesehen? Nun, Sir, Haben Sie oder haben Sie nicht? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Geben Sie mir eine klare Antwort. Ja oder nein? Dann muss ich sagen, ja. Ich dachte es mir. Wo? Ich wollte keine Vermutungen aussprechen, damit keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Sie haben also einen Flugkörper wie diesen gesehen, als Sie zusammen mit Commander Perkins auf dem 8. Planeten der Vega waren? Er war diesem ähnlich. Er sah aus wie ein Diskus mit seitlich angesetzten raketenartigen Gebilden. Und er trug ähnliche Zeichen. Das ist alles, Major. Sir? So, das ist Lovelock, Major. Ich lande. Lovelock? Das erinnert mich doch an was. Berühmte archäologische Fundstätten und so. Meinen Sie das? Ah ja. Da wären wir, Major. Der Weißhaarige da drüben, das ist Mr. McCoy. Er leitet die Untersuchungen. Ja, danke. Bis später. Okay, bis später. Hallo, Mr. McCoy. Hallo, gut, dass Sie kommen, Sir. Was gibt es? Sehen Sie die Spuren? Das Raumschiff hat dort dicht über dem Boden geschwebt. Es hat Staub und Grassoden zur Seite gewirbelt, sodass eine Mulde entstanden ist. Haben Sie magnetische Messungen vornehmen lassen? Wir sind gerade dabei. Ah ja. Und da kommt Mr. Wolf. Er ist Farmer. Er war hier in der Nähe, als das Raumschiff auftauchte. Ah ja. Mr. Wolf? Ja? Ich bin Major Hoffmann. Freut mich. Sie haben das Objekt gesehen? Ja, habe ich. Ganz aus der Nähe. Es kam angeflogen und dann blieb es in der Luft stehen. Hier über meinem Feld. Die ganze Saat hat es mir versaut. Wer zahlt mir denn jetzt den Schaden, Major? Das ist, ob Sie es glauben oder nicht, außerirdische Gewalt. Für die kommt niemand auf. Ja, aber... Wie lange blieb das Objekt hier? Vielleicht einige Minuten lang. Ich weiß es nicht genau. Ah ja. Und wie weit waren Sie entfernt? Nur ein paar Meter. Wie gelähmt war ich. Keinen Finger konnte ich rühren, bis ich das Ding wieder in Bewegung setzte. Und dann? Ja, dann geschah etwas ganz Verrücktes. Was? Ich lief im Kreis herum. Ich konnte einfach nicht anders. Immer im Kreis rum, als wäre bei mir hier oben was ausgehakt. Ja, wie lange etwa? Ja, na, so 2-3 Minuten. Oder glauben Sie mir etwa nicht? Doch, doch. Wir glauben Ihnen, Mr. Wolf. Ich selbst habe das Raumschiff auch gesehen. Dann wissen Sie ja. Moment, Major. Die Messungen sind abgeschlossen. Ich hol die Ergebnisse. Ja, danke. Bin gleich wieder da. Sagen Sie, Major, zahlt mir wirklich niemand etwas für den Schaden? Sie könnten die Leute in dem Raumschiff mal fragen. Sie Witzbold. So, Major. Da haben wir die magnetischen Messungen. Die beiden Eisenstangen dort sind magnetisiert. Sie lassen den Kompass aus einer Entfernung von 5 Metern um exakt 15 Grad abweichen. Ja. Und sonst? Da ist noch ein alter Brunnen in der Nähe. Es sind einige verrostete Eisenteile darin. Auch dort eine Kompassabweichung von 15 Grad. Was sagt der Geigerzähler? Im Zentrum der Mulde eine geringfügige Erhöhung der radioaktiven Strahlung. Zeigen Sie es mir. Gut, kommen Sie bitte. Aber sagen Sie mir Bescheid, wo ich den Schaden melden soll. Okay, Mr. Wolf. Ich schalte den Geigerzähler ein. Also los, Mr. McCoy. Okay, das genügt. Wir kehren um. Bleiben Sie noch länger hier, Sir? Nein, ich kehre ins Hauptquartier zurück. Hi, Miss Clayton. Hi. Der General in seinem Büro? Er erwartet Sie schon, Major. Commander Perkins ist auch da. Oh, Randy? Was für eine Überraschung. Ich gehe mal rein. Hallo, Randy. Hi, Peter. Ah, Sie sind zurück, Major. Sir? Commander Perkins hat mir schon... Moment bitte. Ja, ich höre. Was sagen Sie da? Südafrika? Gut, danke. Ich habe verstanden. Das Raumschiff ist wieder aufgetaucht. Wie aus dem Nichts. Ein Stratoflash verfolgt den Raumer. Die Veganer werden uns dieses Mal nicht entwischen. Was? Veganer? Sie sind also davon überzeugt, dass wir es mit Veganern zu tun haben? Das bin ich. In einem halben Jahr sollten Sie die Strecke von 8 Parsec zurückgelegt haben? Sie müssten mit Überlichtgeschwindigkeit geflogen sein. Warum nicht? Mit dem Dimensionsbrecher sind Sie und Hoffmann innerhalb weniger Sekunden vom Mond zum 8. Planeten der Vega geschleudert worden. Warum sollten die Veganer es nicht umgekehrt in einem halben Jahr schaffen? Außerdem wissen wir nicht, wann sie gestartet sind, Randy. Sie können erheblich länger als ein halbes Jahr unterwegs gewesen sein. Ja, stimmt natürlich. Kommen Sie, wir gehen nach drüben. Da können wir alles besser beobachten. Hier, bitte. So. Na, habt ihr was gefunden? Wir haben es auf dem Schirm. Doch mal sehen. Da ist das Ding. Kurs Nordost. Donnerwetter, ist der schnell, was? Das sind mindestens Mach 4. Es nähert sich uns. Das gibt's nicht, das Manöver. Hoffentlich passiert da nichts. Da, die Flash holt auf. Achtung, da ist der Kommandant der Strato Flash. Bitte sagen Sie dem Flash-Kommandanten, dass er auf keinen Fall schießen soll. Keine Angst. Commander Nolan schießt nichts. Randy, sieh mal. Verdammt, was macht Nolan denn? Er kommt dem Raumschiff viel zu nahe. Ja, der Raum ist plötzlich viel langsamer geworden. Verdammt. Zu plötzlich für Nolan. Geben Sie mir Nolan. Schnell. Hier ist er, Sir. Schalten Sie um auf Lautsprecher. Schon geschehen, Sir. Commander Nolan, hören Sie mich? Hören Sie mich? Was ist los, Nolan? Ich bin dem Ding zu nahe gekommen. Drehen Sie ab, Nolan. Die Bordsysteme, Sir. Sie funktionieren nicht mehr einwandfrei. Schalten Sie die Systeme aus. Lassen Sie sich abfallen, Nolan. Ah! Die Flash! Du holst mir nicht mehr. Er schießt. Er schießt, dieser Narr. Nicht schießen, Nolan. Ich kann nicht. Verdammt, Nolan. Bleiben Sie dran. Die Verbindung ist unterbrochen, Sir. Verdammt. Er hat das Raumschiff abgeschossen. Das hätte nicht passieren dürfen. Und jetzt stürzt er selber ab. Die Flash ist hin. Sieh dir das an, Peter. Da, jetzt! Der Veganer explodiert! Randy! Da, das sieht aber nicht aus wie ein Trümmerstück. Aha. Tatsächlich. Das sieht aus wie ein... wie ein Beiboot. Das ist ein Rettungsboot. Einer von denen hat sich gerettet. Ungeheuer. Dann werden die Veganer bald hier sein. Hast du noch Freunde und Verwandte? So fragte er. Was sie ist? So sage ihnen, sie sollen sich aufmachen und die Stadt verlassen. Hey, Randy, was ist denn los mit dir? Er warnte sie. Doch sie lachten ihn nur aus. Commander Perkins, was soll dieser Unsinn? Kommen Sie zu sich. Sehen Sie seine Augen, Sir. Er sieht völlig verändert aus. Was ist denn? Hey, was ist los? Weshalb siehst du mich so an, Peter? Sag mal, bist du völlig sicher, dass du nüchtern bist oder hast du einen über den Durst getrunken? Wieso? Was soll das? Das frage ich dich. Du hast allerlei wirres Zeug geredet. Sie sind uns eine Erklärung schuldig, Commander. Entschuldigen Sie, Sir, das tut mir leid. Mir war eben, als hätte ich mit jemandem gesprochen. Was? Mit wem? Na, ich weiß nicht. Es muss jemand gewesen sein, der weit weg von mir ist. Sehr weit. Sir, Nolan sendet ein Notsignal. Er ist mit dem Schleudersitz ausgestiegen. Sorgen Sie dafür, dass er geborgen wird. Und was werden Sie jetzt tun? Ich leite eine Suchaktion ein. Erlauben Sie, dass wir daran teilnehmen, ja, Sir. Bitte. Ich erlaube es nicht. Aber, Sir... Sie werden erst eingeschaltet, wenn wir die Veganer gefunden haben. Ihre Aufgabe wird es sein, eine Katastrophe zu verhindern. Die Katastrophe ist schon da. Genau. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Das Raumschiff hätte nicht abgeschossen werden dürfen. Es ist aber nun einmal passiert. Daran ist nichts mehr zu ändern. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die überlebenden Veganer sich nicht rächen. Sie fürchten 3 oder 4 schiffbrüchige Raumfahrer, Sir? Ich nicht, aber die Weltöffentlichkeit. Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich mit Waffengewalt vorgehe. Allerdings nicht. Sie müssen versuchen, sich mit den Veganern zu verständigen. Wie Sie das machen, das ist Ihr Problem. Verlieren Sie keine Zeit. Starten Sie. Wir geben Ihnen über Funk Bescheid, wenn wir wissen, wo die Veganer sind. Da vorne liegt Key West. Moment mal, Peter, der General. Echo, Echo, Charlie Foxtrot, Commander Perkins spricht. Ja. Wo sind Sie, Commander? Wir nähern uns Key West, Sir. Kurs wie abgesprochen. Gut. Kurs beibehalten. Sie nähern sich dem Gebiet, in dem das Beiboot gesichtet wurde. Ist es gelandet, Sir? Wahrscheinlich. Wir haben es im Gebiet zwischen den Eklundsinseln und Great Inagua aus den Augen verloren. Das Gebiet ist eingekesselt. Wir werden die Inseln abfliegen. Einverstanden, Perkins. Die Suchflugzeuge werden dafür sorgen, dass uns das Beiboot nicht entwischen kann. Viel Glück. Ende. Danke, Sir. Ende. Key West haben wir passiert. Jetzt kommt es darauf an. Ah. Tempo drosseln. Schon geschehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir sie finden. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das wird sich zeigen. Wir wissen nichts von ihrer Technik. Ja. Vielleicht haben sie Möglichkeiten, von denen wir noch nicht einmal träumen. Das kann allerdings sein. Die Veganer haben Ralph Common eine Karte vom Mittelmeer gegeben. Das ist schon fast ein Beweis dafür, dass sie vor etwa 4000 Jahren auf der Erde gewesen sind. Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn sie vor 4000 Jahren Raumschiffe hatten, als es auf der Erde die ersten Kulturen gab, was mögen sie dann heute alles haben? Sie sind uns in der Entwicklung um 5000 Jahre oder noch mehr voraus. Hey, sieh doch mal, Randy. Ja? Da ist doch was. Wo? Da drüben, bei der Dreiergruppe der kleinen Inseln. Ich sehe nichts. Da schimmert etwas. Es sieht aus wie ein Ölfleck. Allerdings nicht im Wasser, sondern auf dem Strand. Ja, tatsächlich. Jetzt sehe ich es auch. Seltsam. Ja. Schalte auf Senkrechttriebwerk um. Warum? Willst du landen? Allerdings, das sehe ich mir aus der Nähe an. Rufe das Hauptquartier. Okay. Echo, Echo, Charlie Foxtrot ruft HQ. Na? Nichts. Verdammt. Echo, Echo, Charlie Foxtrot ruft HQ. Überhaupt nichts. Gar keine Verbindung, Randy. Ich dachte es mir. Und da bleibst du so ruhig? Warum nicht? Dies ist für mich der Beweis dafür, dass wir auf der Insel etwas Interessantes finden werden. Sieht wirklich seltsam aus. So. So, da werden wir. Systeme aus. Systeme aus. Sehen wir uns mal an, was da auf dem Strand steht. Man kann nichts erkennen. Hast du deine Mikrorek dabei? Nein, ich nehme keine Waffe mit. Randy, das ist zu gefährlich. Gefährlich ist es, eine Waffe mitzunehmen, Peter. Wir wollen nicht mit denen da drüben kämpfen. Wir wollen mit ihnen reden. Gib mir den elektronischen Übersetzer. Hier. Ich nehme eine Waffe mit, falls du mir nicht befiehlst, sie hier zu lassen. Du kannst selbst entscheiden. Okay, okay, dann nehme ich sie mit. Sie werden nicht kämpfen. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen, wenn sie je wieder zur Vega zurück wollen. Vergiss nicht, Peter, es sind Schiffbrüchige. Ja, schon. Mit dem Beiboot können sie nicht zurückkehren. Sie brauchen unsere Hilfe. Nur dann können sie den Dimensionsbrecher benutzen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hoffentlich sind die da drüben sich auch darüber klar. Das werden wir ja sehen. So, und jetzt raus. Mach das Schott auf! Ja, ich bin schon dabei. Vorsicht! Fall nicht rein. Ja, ja, ja. Es geht schon. Ja, Vorsicht! Ah, du bist noch ein bisschen wackelig auf den Knien, was? Das Böse ist unendlich. Es ist unsterblich. Wie? Es überdauert die Zeit und überwindet die Dimensionen. Randy! Aber es wird ihm nicht gelingen, erneut fruchtbaren Boden zu finden. Randy, was soll das? Peter. Peter, wo bist du? Ich stehe direkt vor dir. Ich sehe das Böse. Komm, Randy, wir gehen zur Maschine zurück. Nun komm doch schon. Wir können nicht weitergehen. Randy, sei doch vernünftig. Ich gehe den Weg, den ich gehen muss. Verdammt, ich lasse nicht zu, dass dich die Burschen noch einmal schnappen. Los, zurück zur Maschine. Hörst du denn nicht, Peter? Ja, ja, ja, Randy, ich höre es. Und jetzt kann ich das Beiboot auch sehen. Es sieht aus wie ein Kreisel. Geh mir aus dem Weg, Peter. Nein, du bleibst hier. Ich muss zu ihnen. Nur, wenn sie nicht versuchen, uns fertig zu machen. Zur Seite. Gib mir den Translator. Gib her! Endlich! Und? Sie führten ihn hinaus aus der Stadt? Nun, fang doch nicht wieder damit an. Siehst du denn nicht, dass die Burschen da in dem Beiboot dich verrückt machen wollen? Hey, ihr da! Hört ihr mich? Hört ihr mich? Sie führten ihn vor die Stadt auf den Berg. Ruhe, Randy. Sei doch ruhig. Ich gehe. Nein, du bleibst. Oh, oh. Verdammt. Verdammt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nicht doch. Bleibe hier. Randy, geh nicht. Mir wird nichts geschehen. Er geht hinüber und ich kann nichts tun. Oh, oh, verdammt, Randy. Das darf doch nicht sein. Sie kommen aus dem Kreise. Lasst ihn in Ruhe. Fasst ihn nicht an. Jetzt haben sie ihn. Sie nehmen ihn mit. Wenn ich mich doch bewegen könnte. Randy! Randy, verdammt! Ach! Oh, verdammt! Jetzt bin ich frei. Schnell zur Maschine. Ich muss das Hauptquartier verständigen. Echo, Echo, Charlie Foxtrot ruft HQ. Echo, Echo, Charlie Foxtrot ruft HQ. Bitte melden. Hier ruft Echo, Echo, Charlie Foxtrot. HQ, bitte melden. HQ, was gibt es, Echo, Echo, Charlie Foxtrot? Die Veganer haben Commander Perkins entführt. Sie sind gestartet. Habt ihr sie auf dem Radarschirm? Nein, wir haben das UFO aus den Augen verloren. Es muss noch in dem von Ihnen kontrollierten Planquadrat sein. Von wegen kontrolliert. Die haben mich ausgetrickst wie ein Anfänger und sind gestartet. Die Radarbeobachtung hat kein startendes Objekt erfasst. Sie müssen sich irren, Echo Echo Charlie Foxtrot. Die Fremden sind gestartet und ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass Sie jetzt schon auf dem Wege zum Mond sind. Zum Mond? Warum sollten Sie das tun? Dreimal dürfen Sie raten. Ende. Da wären wir also auf dem Mond. Achtung, Achtung! Mondbasis Delta 4. Delta 4. Hier spricht Major Hoffmann. Er bitte Landeerlaubnis für die GA-8866 Spaceboy. Delta 4. Delta 4. Erlaubnis erteilt, Spaceboy. Landen Sie im Sektor 7 Blau. Danke, Basis. Wir landen. Das wär's, General. Okay, Major. Gehen wir von Bord. So. Wir haben Glück gehabt. Die Veganer sind anscheinend noch nicht hier. Ich möchte wissen, wo die sich verkrochen haben. Wir werden sie finden. Verlassen Sie sich darauf. Ich muss mit den Sicherheitsoffizieren sprechen. Tja, und ich werde mich mit Professor Common beraten. Bis später, Major. Sir. Oh, hallo, Cindy. Major Hoffmann, welch seltener Besuch. Wenn ich wüsste, dass Sie Zeit für mich haben, würde ich jeden Tag kommen. Major Hoffmann. Oh, Professor. Gut, dass Sie da sind. Sie haben schon gehört? Ich meine, Sie wissen, was mit Commander Perkins passiert ist? Allerdings. Glauben Sie wirklich, dass die Veganer hierher kommen werden? Sie haben keine andere Wahl. Nur mit Hilfe des Dimensionsbrechers können Sie zur Vega zurück. Dann sollten wir Ihnen den Weg freimachen. Der Meinung bin ich auch. Das geht nicht. Es ist schon schlimm genug, dass diese 2 oder 3 Veganer aus Randy herausholen werden, wo der Dimensionsbrecher steht. Das Geheimnis darf jedoch auf gar keinen Fall bis zur Vega gelangen. Sie glauben also, dass die Veganer mit Raumschiffen zurückkommen und uns angreifen könnten? Davon bin ich überzeugt. Ja. Ich frage mich immer wieder, warum die Veganer eine derart tiefe Abneigung gegen uns empfinden. Was mag in der Frühzeit der menschlichen Geschichte geschehen sein? Ich habe bisher vergeblich darüber nachgedacht. Ich vermute, dass die Menschen die Veganer bei ihrem ersten Besuch auf der Erde verraten haben. Das könnte vor etwa 4000 Jahren gewesen sein. Wieso glauben Sie das? Ich muss immer an die Worte Rendis denken. Was hat er gesagt? Er sprach von jemandem, der in einem Haus Schutz gesucht hatte, und von anderen, die ihn töten wollten. Weiter. Und was noch? Von Freunden und Verwandten, die mit ihm zusammen in den Bergen Schutz suchen sollten. In den Bergen Schutz suchen? Warum? Weil irgendetwas zerstört werden sollte. Was sollte das mit den Veganern zu tun haben? Ich weiß es nicht. Vor 4000 Jahren. Sind vor etwa 4000 Jahren nicht die Städte Sodom und Gomorra zerstört worden? Ja, ach. Sodom und Gomorra. Moment, die Geschichte von Sodom und Gomorra steht im Alten Testament. Wir könnten nachsehen. Vielleicht finden wir etwas, was... Was hat das zu bedeuten? Achtung, Alpha-Alarm! Schutzanzüge anlegen! Schutzanzüge anlegen! Ab sofort gilt Sicherheitsstufe CC1! Sicherheitsstufe CC1! Die Veganer! Sie greifen an! Schnell ins Labor! Dort sind die Schränke mit den Sicherheitsanzügen. Kommen Sie, Peter! In dem Schrank mit der blauen Tür ist ein Anzug, der Ihnen passt, Peter. Danke. Beeilen Sie sich. Sichern Sie den Dimensionsbrecher ab, Professor. Ich denke gar nicht daran. Mir ist es lieber, dass die Veganer verschwinden, als dass sie alles zerstören. Sie wollen sie entkommen lassen? Würden Sie nicht auch zur Erde zurück wollen, wenn Sie auf einem Vega-Planeten gestrandet wären? Kommen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, General. Blockieren Sie den Dimensionsbrecher und bringen Sie die Zerstörungsladungen für den Notfall an. Das Gerät darf den Veganern auf gar keinen Fall in die Hände fallen. Ich habe verstanden, General. Ich werde den Dimensionsbrecher vernichten, wenn die Veganer hierher kommen sollten. Das Raumschiff der Veganer ist in einen Hangar eingedrungen. Wir konnten es nicht aufhalten. Soeben verlassen drei Veganer zusammen mit Commander Perkins das Beiboot. Werden Sie angreifen, General? Schießen Sie nicht, General! Machen Sie sich keine Sorgen, Major. Verdammt, ich traue ihm nicht. Er bringt es fertig und lässt alle vier über den Haufen schießen. Hört doch! Da wird geschossen! Verdammt! Das sehe ich mir nicht mit an. Bleiben Sie hier, Major. Wohin wollen Sie? Ich muss Randy helfen. Hier können Sie viel mehr für ihn tun als anderswo. Sie glauben doch nicht, dass er es schaffen wird, hierher zu kommen. Doch, davon bin ich überzeugt. Bleiben Sie hier. Wir brauchen einen erfahrenen Offizier wie Sie. Komm, Cindy, hilf mir. Was tun Sie? Ich bereite den Dimensionsbrecher vor. Das dürfen Sie nicht tun. Wollen Sie, dass der Mond zu einer Stätte der Vernichtung wird? Wir müssen die Versöhnung mit den Veganern suchen. Aber dann werden Sie mit Raumschiffen zurückkehren und uns angreifen. Machen Sie sich doch nichts vor, Peter. Wenn diese drei Männer sterben, wird man nach ihnen suchen. Und dann wird alles noch viel schlimmer. Professor, wir können die Veganer nicht halten. Unsere Waffen versagen. Vernichten Sie den Dimensionsbrecher. Schnell! Sie können sich auf mich verlassen, General. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ende. Ende. Cindy, schnell. Hilf mir. Sonst schaffe ich es nicht, die Dimetranstridulen richtig einzutrimmen. Ja, ich komme. Sie kommen! Da sind sie! Hey! Randy! Professor, richten Sie den Dimensionsbrecher auf den achten Planeten der Vega. Der Professor hat alles vorbereitet. Wo ist euer Gerät, Fremder? Veganer! Der Weg ist bald frei! Ich will, dass unsere Völker sich versöhnen. Es gibt keine Versöhnung. Das Böse ist böse. Daran ändern die Zeiten nichts. Missverständnisse sind kein Wort mehr. Wo ist das Gerät? Ich bin noch nicht so weit. Seien Sie vernünftig, Professor. Aber es ist doch noch nicht so weit. Zur Seite! Ja. In den Dimensionsbrecher. Schnell, schnell. Ich komme mit, Randy. Nicht, Randy. Es ist zu früh. Zurück! Es ist doch noch nicht so weit! Wer hat den Dimensionssprecher eingeschaltet? zu spät. Sie verschwinden. Oh Gott. Wo sind wir? Randy. Was ist geschehen? Wir haben es tatsächlich geschafft. Bist du in Ordnung, Randy? Ja, völlig, Peter. Aufstehen! Hey, was soll das? Warum bedrohen Sie mich mit der Waffe? Der Kreis hat sich geschlossen. Jetzt. Schießen Sie nicht, das ist doch völlig sinnlos. Umdrehen. Sie enttäuschen mich. Ich hoffte, wir könnten uns verständigen. Sie werden gefesselt. Sie auch. Bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Nein, lassen Sie mir das Übersetzungsgerät. Weg sind Sie. Völlig sinnlos, uns zu fesseln und das Übersetzungsgerät zu zerstören. Ach, Sie sind blind vor Hass. Die Fesseln sitzen verdammt fest. Müh dich nicht ab, Peter. Wir werden nicht lange hierbleiben. Glaubst du? Professor Common wird uns zurückholen. Ja, hoffentlich hast du recht. Wo sind wir eigentlich? Sicherlich nicht an der gleichen Stelle, an der wir bei unseren ersten Expeditionen waren. Aber die Gegend kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Bleibe lieber hier, Randy. Wenn der Professor uns holen will... Werden wir das schon merken. Tatsächlich, Peter. Dies scheint mir die Gegend zu sein, in der wir schon einmal waren. Sag ich doch. Aber das ist doch unmöglich. Dort in der Flussbiegung war die Stadt mit den seltsamen Häusern. Jetzt ist da überhaupt nichts. Nicht ein Haus. Aber in einem halben Jahr kann doch nicht alles verschwunden sein. Ich schlage vor, wir gehen hinüber und sehen uns alles aus der Nähe an. Ah, also gut, gehen wir. Wir sind an der gleichen Stelle, Randy. Diese Felsnadel hier, daran erinnere ich mich genau. Ja, ich auch. Allerdings kommt es mir so vor, als sei sie im Boden versackt. Ja, könnte sein. Bleib stehen, Peter. Ich gehe nicht weiter. Was hast du, Randy? Du bist plötzlich so komisch. Ich weiß genau, dass an dieser Stelle ein bearbeiteter und ziemlich breiter Weg war. Und jetzt ist hier... nichts? Ja, und? Ja, begreifst du denn nicht? Nein, sollte ich das? Allerdings, Peter, wenn mich nicht alles täuscht, sitzen wir gründlich in der Patsche. Klar, besonders angenehm ist unsere Lage nicht, aber... Peter, irgendetwas ist falsch gelaufen. Der Dimensionsbrecher hat uns nicht nur durch den Raum geschleudert. Ja. Er hat uns nicht nur vom Mond zum Vega-System transportiert, sondern auch durch die Zeit. Du hast wohl wieder so einen kleinen Anfall, was? Bestimmt nicht. Sieh dich doch um. Hier war nie eine Stadt. Aber irgendwann wird hier eine Stadt entstehen. Randy, rede doch keinen Unsinn. Du hast es also schon begriffen. Du willst es nur noch nicht wahrhaben, Peter. Professor Common wird uns nicht zurückholen. Er kann es gar nicht, denn er wird erst in einigen hundert oder tausend Jahren geboren werden. Randy. Hm? Hey. Sieh doch mal. Ja? Was ist denn? Da kommt jemand. Tatsächlich? Ja. Er reitet auf einen Straußenvogel. Es ist bestimmt kein Strauß. Natürlich nicht, das weiß ich. Er sieht aber so aus. Nur der Kopf ist größer als beim Strauß und dann ist dieser Vogel feuerrot und hat lange Schwanzfedern. Der Veganer trägt prächtige Kleider. Ah, ist bestimmt ein wichtiger Mann. Er scheint noch jung zu sein. Er ist verdammt leichtsinnig. Er reitet direkt an der Felskante entlang. Wollen wir uns bemerkbar machen? Ah, lieber nicht. Wir bleiben lieber in Deckung. Der Bursche trägt einen Speer und einen Säbel. Es könnte immerhin sein, dass er seine Waffen an uns ausprobieren will. Da! Der Vogel rutscht aus. Er stürzt ab. Er ist über die Felskante gefallen. Und der komische Vogel flüchtet. Komm, Peter, wir müssen ihm helfen. Ja, wie denn? Mit gefesselten Händen? Wir müssen es jedenfalls versuchen. Komm! Also, na schön. Schaden kann es ja nicht, wenn wir guten Willen zeigen. Da. Da unten liegt er. Ja. Er ist mindestens 8 Meter tief gefallen. Er bewegt sich noch. Aber bestimmt nicht mehr lange. Armer Kerl. Es sieht aus, als ob er sich das Rückgrat gebrochen hat. Hör mal. Ja? Da kommt jemand. Da drüben. Das sind mindestens 200 Reiter. Weg hier, schnell. Ja, warum denn? Wir haben dem Jungen doch nichts getan. Bist du sicher, dass die Reiter uns das auch glauben? Sie sehen uns hier bei den Felsen. Da unten liegt der Junge. Ja, verdammt, du hast recht. Sie müssen ja annehmen, dass wir ihn heruntergestürzt haben. Los, lauf, Peter, lauf! Schneller! Ja, wohin denn? Die erwischen uns doch überall. Sie sind doch viel schneller als wir. Jetzt kommt auch noch ein Raumschiff. In den Wald, Peter! Du! Die Reiter haben Funkgeräte dabei. Sie reden mit denen im Raumschiff. Es ist aus mit uns, Randy. Red nicht so viel, lauf. Pass auf, die Steine. Ich hab sie gesehen. Los zu den Felsen dort. Randy, spürst du etwas? Hierher. Der Professor. Seh doch, da steht Professor kommen. Professor, schnell. Wir schaffen es. Lindy holt uns in ein paar Sekunden. Hoffentlich rechtzeitig. Es geht schon los. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich dachte, dieses Mal hätten wir verloren. Es war höchste Zeit. Hallo, Cindy. Besten Dank. Oh, Commander, Sie bluten ja. Ah, ist nichts weiter, nur ein Streifschuss. Lassen Sie mal sehen. Oh, schon gut. Von wegen Streifschuss. Die Kugel sitzt in Ihrer Schulter. Na, ich werde es überleben. Schade, dass ich nicht so ein Ding in der Schulter habe. Ich würde mich ganz gern von Ihnen versorgen lassen, Cindy. Hey! Sie hätten sich ja an die Schusslinie stellen können, Major. Oh, das trifft mich schmerzlicher als eine Kugel. Der General. Sie haben es tatsächlich geschafft, Professor. Unglaublich. Ich selbst habe an einen Erfolg schon nicht mehr geglaubt. Sie sagen das so, als hätten Sie uns monatelang gesucht, Professor. Dabei waren wir gerade 7 oder 8 Stunden auf dem 8. Vega-Planeten. Was sagen Sie da? Es scheint Sie doch härter getroffen zu haben, als wir angenommen haben. Wieso denn? Ist etwa ein ganzer Tag verstrichen? Das ist doch nicht möglich. Ich ahne etwas. Bitte, General, sagen Sie mir, wie lange wir weg waren. Fast 5 Monate. 5 Monate? Entschuldigen Sie, ich habe zurzeit keinen Sinn für derartigen Humor. Es ist so, wie der General sagt. Seit nunmehr 5 Monaten arbeiten Cindy und ich Stunde um Stunde. Wir haben immer neue Experimente unternommen. Aber bis heute hatten wir sie vergeblich gesucht. Aber wir waren wirklich nur ein paar Stunden dort. Vielleicht waren Sie bewusstlos oder so etwas. Was? Es sind jedenfalls 5 Monate vergangen. Das ist so. Glauben Sie mir. Och, ich glaube Ihnen, Cindy. Als wir zusammen mit den Veganern auf dem 8. Planeten ankamen, aber könnten Sie nicht dafür sorgen, General, dass man uns diese verdammten Fesseln hier mal abnimmt? Ja, genau. Selbstverständlich. Ich rufe jemanden. Ja, was wollten Sie sagen, Randy? Als wir ankamen, fanden wir die Landschaft ganz anders vor als bei unseren ersten Expeditionen. Die Stadt war zum Beispiel noch nicht dort. Es kommt gleich jemand. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Was schließen Sie daraus? Wir sind nicht nur durch den Raum geschleudert worden, sondern auch durch die Zeit. Das stimmt mit meinen Überlegungen überein. Wir kamen ein paar hundert oder vielleicht tausend Jahre früher als sonst im Vega-System an. Stimmt. Richtig. Bei der überstürzten Flucht der Veganer ist etwas falsch am Dimensionsbrecher eingestellt worden. Der zeitverschiebende Effekt tritt nur unter ganz bestimmten Umständen auf, die ich nicht unter Kontrolle habe. Dann wissen Sie also nicht, ob es Glück oder Zufall war, dass Sie uns gefunden haben. Es war sicherlich beides. Ich bin jedenfalls froh, dass Sie wieder hier sind. Ob Sie froh darüber sein können, steht noch nicht fest. Warum nicht, Sir? Weil Sie und Major Hoffmann sich noch zu verantworten haben. Durch Ihre tätige Mithilfe ist den Veganern bekannt geworden, wo der Dimensionsbrecher steht. Das ist ein Irrtum, Sir. Ja. Die Veganer wissen es zwar, aber sie können damit fraglos nichts anfangen. Sie sind ebenfalls in die Vergangenheit zurückgeschleudert worden. Mhm. Erst die Zukunft wird zeigen, ob das Wissen um den Standort des Dimensionsbrechers verloren gegangen ist oder ob es überliefert worden ist. Es ist verloren gegangen. Denn sonst wäre längst ein Raumschiff von der Vega hier auf dem Mond gelandet. Ja. Und dennoch kann es sein, dass schon das nächste Raumschiff direkt hierher zum Mond kommt. Das kann nicht sein, denn dann hätten Peter und ich durch unsere Anwesenheit auf dem Vega-Planeten die Geschichte der Veganer geändert. Ja. Das würde ein Zeitparadoxon beinhalten. Das hat viel für sich. Die Frage ist, ob etwas während Ihrer Anwesenheit geschehen ist, was historisch wichtig sein könnte. Das ist allerdings der Fall. Ein prächtig gekleideter junger Mann ist über eine Felskante gestürzt. Er lag im Sterben, als Sie uns holten. Ihr habt das Böse auf unsere Welt gebracht. Hey, was ist los? Fängst du jetzt an zu spinnen? Überhaupt nicht. Ich habe mich nur an das erinnert, was Ralf uns erzählt hat. Richtig. Er sagte, dass er eine telepathische Stimme gehört hat, als er auf der Vega war. Genau. Und diese Stimme hat sinngemäß gesagt, ihr habt das Böse auf unsere Welt gebracht. Wir sind unschuldig an dem Unfall. Ja, aber das spielt keine Rolle. Die Veganer sind von unserer Schuld überzeugt. Na, leider. Dann sind wir Menschen auf dem Vega-Planeten und irgendwann auch schon mal auf der Erde mit den Veganern in Konflikt geraten. Auf der Erde? Allerdings. Nach den Daten, die wir bisher erfasst haben, steht die Vernichtung von Sodom und Gomorra in einem noch nicht geklärten Zusammenhang mit den Veganern. Wir glauben, dass die Zerstörung dieser Städte ein Racheakt war. Und wir müssen damit rechnen, dass die Veganer nun energisch angreifen. Denn die Männer, die mit ihnen durch den Dimensionsbrecher gegangen sind, sind ja nicht mehr in ihre eigene Zeit zurückgekehrt. Richtig. Auf der Vega muss man annehmen, dass wir sie hier im Sonnensystem getötet haben. Reste des zerstörten Raumschiffes liegen im Atlantik. Impulse gehen davon aus, wie Rufsignale. Es ist uns nicht gelungen, sie abzuschirmen. Die nächsten Veganer, die kommen, werden das Wrack also orten und dann Bescheid wissen. So ist es. Wir müssen noch einmal zur Vega. Wir müssen verhindern, dass es zu einem interstellaren Krieg kommt. Wären wir doch bloß nicht weggelaufen, Peter. Vielleicht hätten wir den Veganern erklären können, dass wir mit dem Unfall nichts zu tun hatten. Ohne Übersetzungsgerät? Mein lieber Randy, es ist verdammt schwer, sich miteinander zu verständigen. Schon unter uns Menschen klappt es oft nicht. Ja, schön, aber wir hätten es versuchen sollen. Es ist zu spät. Außerdem hätte es nicht geklappt. Sieh mich und Cindy an. Ich wollte ihr ein paar nette Worte sagen und sie? Sie empfiehlt mir, mich das nächste Mal in die Schusslinie zu stellen, damit ich auch eine Kugel abkriege. Sieh, ich habe etwas ganz anderes gesagt. Siehst du? So schwer ist das. Ah, der Medo-Roboter kommt. Er wird Sie verarzten, Commander. Ein Medo-Roboter. Ach du liebe Gott. Dann verzichte ich auf Schusswunden. Ich dachte, hier wird man von hübschen Mädchen behandelt. Stattdessen kommt so ein Blechkamerad. Ha, dann viel Spaß, Randy. Besten Dank. Ach, verdammt vorsichtig ist er auch nicht gerade.